hast die lange tätowiert, du bist aus anderen Holz geschnitzt. Du gehst nach Arbeiten für dein Geld. Du willst kein Parasit sein, kein mieses sozusagen Schwein, denn sowas wird heute nicht gern gesehen. Denn Good Boys sterben jung, nur die Besten sterben jung. Doch brechern werden sie dich nicht, du spuckst in ihr Gesicht. Good Boys sterben jung. Einige nennen dich Faschist, doch du bist nur einer, der nicht zufrieden ist. Und sie schlagen auf dich ein, weil du anders bist. Doch du hattest nie eine Chance. Denn Good Boys sterben jung, nur die Besten sterben jung. Doch brechen werden sie dich nicht, du spuckst in ihr Gesicht. Good Boys sterben jung. Good Boys sterben jung. Good Boys sterben jung. Jung, nur die Besten sterben jung. Doch brechen, das werden sie dich nicht, und du spuckst in ihr Gesicht. Good Boys sterben jung.